Siebter Vortrag: Die Welt. Wir nennen Realität, was uns gegenwärtig ist in der Praxis, was im Umgang mit den Sachen, mit dem Lebendigen und mit den Menschen Widerstand ist oder Stoff wird. Wir lernen die Realität kennen im alltäglichen Verkehr, dann im handwerklichen Können, im technischen Einrichten, dann im geschulten Umgang mit Menschen, dem methodischen Ordnen und Verwalten. Was in der Praxis begegnet, wird im wissenschaftlichen Erkennen geklärt und als Wissen von der Realität wiederum für neue Praxis zur Verfügung gestellt. Aber Wissenschaft von der Realität geht von vornherein über die unmittelbaren Interessen des Daseins hinaus. Sie hat in der Praxis, die immer zugleich Kampf ist, in dieser Erfahrung der Meisterung der Widerstände, nur einen ihrer Ursprünge. Der Mensch will wissen, was wirklich ist, unabhängig von allen praktischen Interessen. Ein tieferer Ursprung der Wissenschaften ist darum die reine, hingebende Kontemplation, das Sehende sich vertiefen, das Hören auf die Antworten aus der Welt. Wissen ist wissenschaftlich durch Methode, durch systematische Einheit alles jeweils Gewussten, das heißt durch Fortschreiten über das vielerlei Zerstreute zu den Prinzipien, in denen es zusammenhängt. Dieses Wissen von der Realität scheint sich abzuschließen im Weltbild. Die gesamte Realität soll als eine einzige, überall in sich bezogene Welt, als das Weltganze im Weltbild vor Augen treten. Wenn dieses auch jederzeit unvollständig und korrekturbedürftig sei, so meint man, sei es doch jederzeit das Ergebnis des Erkennens und sei im Prinzip erreichbar als die Gestalt, in der das Sein als Realität im Ganzen zugänglich wird. Das Weltbild soll die Gesamtheit des in sich zusammenhängenden Wissens umfassen. Weltbilder standen am Anfang des menschlichen Erkennens und ein Weltbild will jederzeit der Erkennende, um des Ganzen in einem gewiss zu sein. Nun ist es merkwürdig und folgenreich, dass das Suchen nach einem einen umfassenden Weltbilde, in dem die Welt ein Ganzes wird und sich schließt, dass dieses so selbstverständliche Begehren nach einer totalen Weltanschauung auf einem grundsätzlichen Irrtum beruht, der erst in neuerer Zeit ganz durchsichtig geworden ist. Denn gerade die kritische Wissenschaft lehrt in ihrem Fortgang, dass nicht nur bisher jedes Weltbild als falsch zusammengebrochen ist, sondern dass die systematischen Einheiten des Erkennens, die in der Tat Aufgabe der Wissenschaften sind, mehrfach und grundsätzlich in ihrer Wurzel verschieden werden. Das geschieht umso klarer, je fruchtbarer die Erkenntnis wird. Während die Einheiten universaler werden, vor allem in der Physik, zeigen sich umso entschiedener die Sprünge zwischen den Einheiten, zwischen der physikalischen Welt, der Welt des Lebens, der Welt der Seele, der Welt des Geistes. Zwar stehen diese Welten einem Zusammenhang, sie sind geordnet in einer Stufenfolge, derart, dass die Realität der späteren Stufe zu ihrem Dasein die der früheren voraussetzt, während die Realität der früheren ohne die der späteren bestehen zu können scheint. Zum Beispiel, kein Leben ohne Materie, wohl aber Materie ohne Leben. Es wurden vergebliche Versuche gemacht, die späteren Stufen aus den früheren abzuleiten, wobei jedes Mal nur umso deutlicher am Ende der Sprung zutage trat. Das eine Ganze der Welt, zu der alle die erkenntnismäßig erforschbaren Einheiten gehören, ist selber keine Einheit, die etwa einer umfassenden Theorie unterworfen werden, als eine Idee der Forschung voranleuchten könnte. Es gibt kein Weltbild, sondern nur eine Systematik der Wissenschaften. Weltbilder sind immer partikulare Erkenntniswelten, die fälschlich zum Weltsein überhaupt verabsolutiert wurden. Aus verschiedenen grundsätzlichen Forschungsideen erwachsen je besondere Perspektiven. Jedes Weltbild ist ein Ausschnitt aus der Welt. Die Welt wird nicht zum Bilde. Das wissenschaftliche Weltbild im Unterschied vom mythischen war selber jederzeit ein neues mythisches Weltbild mit wissenschaftlichen Mitteln und dürftigem mythischen Gehalt. Die Welt ist kein Gegenstand, wie wir oft erörtert haben. Wir sind immer in der Welt, haben Gegenstände in ihr, aber nie sie selbst zum Gegenstand. Soweit auch unsere methodisch untersuchenden Horizonte reichen, zumal in dem astronomischen Bilde der Sternnebel, unter denen unsere Milchstraße mit ihren Milliarden Sonnen nur ein Nebel unter Millionen ist, und in dem mathematischen Bild der universalen Materie. Was immer wir hier sehen, das sind Aspekte der Erscheinungen, ist nicht der Grund der Dinge, nicht die Welt im Ganzen. Die Welt ist vielmehr ungeschlossen. Sie ist nicht aus sich selbst erklärbar, sondern in ihr wird eines aus dem anderen ins Unendliche erklärt. Niemand weiß, an welche Grenze eine künftige Forschung noch dringen wird, welche Abgründe sich ihr noch auftun werden. So ist Verzicht auf ein Weltbild schon eine Forderung der wissenschaftlichen Kritik. Dann aber ist dieser Verzicht auf ein Weltbild eine Voraussetzung philosophischen Seinsinnewertens. Die Voraussetzung des philosophischen Seinsbewusstseins ist zwar die Bekanntschaft mit allen Richtungen wissenschaftlicher Welterforschung, aber der verborgene Sinn des wissenschaftlichen Weltwissens scheint doch zu sein, durch das Forschen an die Grenze zu kommen, wo dem hellsten Wissen der Raum des Nichtwissens offen wird. Denn allein das vollendete Wissen kann das eigentliche Nichtwissen erwirken. Dann zeigt sich, was eigentlich ist, statt in einem gewussten Weltbilde, vielmehr im erfüllten Nichtwissen. Und zwar allein auf diesem Wege wissenschaftlichen Erkennens, nicht ohne es und nicht vor ihm. Die Leidenschaft des Erkennens ist es, durch seine höchste Steigerung gerade dorthin zu gelangen, wo das Erkennen scheitert. Im Nichtwissen, aber nur im erfüllten, erworbenen Nichtwissen, liegt eine unersetzliche Quelle unseres Seinsbewusstseins. Was Realität der Welt sei, klären wir uns auf einem anderen Wege. Das Erkennen mit wissenschaftlichen Methoden ist unter den allgemeinen Satz zu bringen, alles Erkennen ist Auslegung. Das Verfahren beim Verstehen von Texten ist ein Gleichnis für alles Auffassen vom Sein. Dieses Gleichnis ist nicht zufällig. Denn alles Sein haben wir nur im Bedeuten. Wenn wir es aussagen, haben wir es in der Bedeutung des Gesprochenen. Und erst was in der Sprache getroffen wird, haben wir auf der Ebene der Wissbarkeit ergriffen. Aber schon vor unserem Sprechen ist in der Sprache des praktischen Umgangs mit den Dingen Sein für uns im Bedeuten. Es ist jeweils bestimmt nur, indem es auf anderes verweist. Sein ist für uns im Zusammenhang seines Bedeutens. Sein und Wissen um Sein, das Seiende und unsere Sprache vom Seienden, sind daher ein Geflecht mannigfachen Bedeutens. Noch einmal kurz, alles Sein für uns ist ausgelegt Sein. Bedeuten schließt nun in sich die Trennung von etwas, das ist, von dem, das es bedeutet, wie das Bezeichnete vom Zeichen. Wenn das Sein als ausgelegt Sein begriffen ist, so scheint auf dieselbe Weise getrennt werden zu müssen, Auslegung legt etwas aus. Unserer Auslegung steht das Ausgelegte, das Sein selber, gegenüber. Aber diese Trennung gelingt nicht. Denn es bleibt für uns nichts Bestehendes, geradezu Wissbares, das nur ausgelegt würde und nicht selber schon Auslegung wäre. Was immer wir wissen, es ist nur ein Lichtkegel unseres Auslegens in das Sein oder das Ergreifen einer Auslegungsmöglichkeit. Das Sein im Ganzen muss so beschaffen sein, dass es alle diese Auslegungen für uns ins Unabsehbare ermöglicht. Aber die Auslegung ist nicht willkürlich. Sie ist als richtige von einem objektiven Charakter. Das Sein erzwingt diese Auslegungen. Alle Seinsweisen für uns sind zwar Weisen des Bedeutens, aber doch auch Weisen notwendigen Bedeutens. Die Kategorienlehre, ein großes philosophisches Feld, als die Lehre von den Strukturen des Seins, entwirft daher die Seinsweisen als Bedeutungsweisen. Zum Beispiel als Kategorien des Gegenständlichen in Identität, Beziehung, Grund und Folge oder als Freiheit oder als Ausdruck und so weiter. Alles Sein in seinem Bedeuten ist für uns wie eine nach allen Seiten sich erweiternde Spiegelung. Auch die Weisen der Realität sind Weisen des Ausgelegtseins. Auslegung heißt, dass das Ausgelegte nicht die Wirklichkeit des Seins an sich selber ist, sondern eine Weise, die das Sein darbietet. Absolute Wirklichkeit ist nicht durch eine Auslegung geradezu zu treffen. Es ist jedes Mal eine Verkehrung unseres Wissens von der Welt, wenn der Inhalt einer Auslegung für die Wirklichkeit selber gehalten wird. Den Charakter der Realität der Welt können wir grundsätzlich aussprechen als die Erscheinungshaftigkeit des Daseins. Was wir bisher erörterten, das Schwebende aller Weisen der Realität, der Charakter der Weltbilder als nur relativer Perspektiven, der Charakter des Erkennens als Auslegung und früher das Gegebensein des Seins für uns in Subjekt-Objekt-Spaltung. All diese Grundzüge des uns möglichen Wissens bedeuten, alle Gegenstände sind nur Erscheinungen. Kein erkanntes Sein ist das Sein an sich und im Ganzen. Die Erscheinungshaftigkeit des Daseins ist von Kant zu voller Klarheit gebracht, wenn sie auch nicht zwingend, weil selber nicht gegenständlich, sondern nur transzendierend über die Welt hinausschreitend einsehbar ist, so kann eine Vernunft, die überhaupt zu transzendieren vermacht, sich ihr nicht entziehen. Dann aber bringt sie nicht zu bisherigem Wissen ein neues einzelnes Wissen hinzu, sondern erwirkt einen Ruck des Seinsbewusstseins im Ganzen. Daher das plötzliche, aber dann unverlierbare Licht, das im philosophischen Denken des Weltseins aufgeht. Bleibt es aus, so bleiben auch die Sätze im Grunde unverstanden, weil unvollzogen. Nicht nur die absoluten Weltbilder sind dahin. Die Welt ist ungeschlossen und für das Erkennen in Perspektiven zerrissen, weil nicht auf ein einziges Prinzip zu bringen. Das Weltsein im Ganzen ist kein Gegenstand des Erkennens. Nun vertiefen wir unsere Vergewisserung des Weltseins in Hinsicht auf unsere frühere Vergewisserung von Gott und Existenz zu dem Satze: Die Realität in der Welt hat ein verschwindendes Dasein zwischen Gott und Existenz. Der Alltag scheint das Gegenteil zu lehren. Uns Menschen gilt die Welt oder etwas in der Welt durchweg als absolut. Und man kann vom Menschen, der so vieles zum letzten Inhalt seines Wesens, Wollens und Wissens gemacht hat, mit Luther sagen: Woran du dich hältst, worauf du setzest, das ist eigentlich dein Gott. Denn der Mensch kann nicht anders als etwas absolut nehmen. Mache es wollen und wissen oder nicht, mache es zufällig und wechselnd oder entschieden und kontinuierlich tun. Für den Menschen gibt es gleichsam den Ort des Absoluten. Dieser Ort ist für ihn unumgehbar. Er muss ihn ausfüllen, womit auch immer. Die Geschichte der Jahrtausende zeigt wunderbare Erscheinungen von Menschen, die die Welt radikal überschritten. Indische Asketen verließen die Welt, um in weltloser Meditation des Absoluten inne zu werden. Die Welt war wie verschwunden. Das Sein, von der Welt her gesehen, das Nichts, war alles. Chinesische Mystiker befreiten sich vom haftenden Begehren in der Welt zu reiner Beschauung, in der ihnen alles Daseinssprache wurde, transparent, verschwindende Erscheinung des Ewigen und unendliche Allgegenwart seines Gesetzes. Ihnen tilgte sich die Welt in der Ewigkeit zur Gegenwärtigkeit der Sprache der Welt. Abendländische Forscher, Philosophen, Dichter, seltener auch Täter, gingen durch die Welt, als ob sie, in aller Bindung an sie, ständig wie von außen herkämen. Aus einer fernen Heimat stammend, fanden sie in der Welt sich und die Dinge und überschritten in innigster Nähe zu ihnen die zeitliche Erscheinung zugunsten ihre Erinnerung des Ewigen. An die Welt gebunden neigen wir andern, die jenen Boden im Sein nicht mit eindeutiger Gewissheit der Lebenspraxis und des Wissens gefunden haben, zu einer Wertabschätzung der Welt. Die Welt etwa als eine Seinsharmonie zu erblicken, dazu verführt, in glücklichen Situationen, der Zauber der weltlichen Erfüllung. Dagegen empört sich die Erfahrung des entsetzlichen Unheils und die dieser Realität ins Angesicht blickende Verzweiflung. Im Trotz steht gegen die Seinsharmonie der Satz des Nihilismus: Alles ist Unsinn. Unbefangene Wahrhaftigkeit nun muss sowohl die Seinsharmonie wie die nihilistische Zerrissenheit in ihrer Unwahrheit durchschauen. In beiden steckt ein Totalurteil, und jedes Totalurteil über die Welt und die Dinge beruht auf unzureichendem Wissen. Gegen die Fixierung der entgegengesetzten Totalurteile aber ist uns Menschen aufgegeben, bereit zu sein zum unablässigen Hören auf Ereignis, Schicksal und eigenes getan haben im zeitlichen Gang des Lebens. Solche Bereitschaft schließt in sich zwei Grunderfahrungen. Erstens, die Erfahrung der absoluten Transzendenz Gottes zur Welt. Der verborgene Gott rückt in immer größere Ferne, wenn ich ihn allgemein und für immer fassen und begreifen möchte. Er ist unberechenbar nah durch absolut geschichtliche Gestalt seiner Sprache in je einmaliger Situation. Und zweitens, die Erfahrung eben dieser Sprache Gottes in der Welt. Das Weltsein ist nicht an sich, sondern in ihm geschieht, in bleibender Vieldeutigkeit, die Sprache Gottes, die nur geschichtlich, ohne Verallgemeinerung, im Augenblick für Existenz eindeutig werden kann. Freiheit für das Sein. Sieht die Welt an sich, so wie sie ist, nicht als das Letzte. In ihr trifft sich, was ewig ist und zeitlich erscheint. Aber ewiges Sein erfahren wir doch nicht außer dem, was reale zeitliche Erscheinung für uns ist. Weil, was für uns ist, in der Zeitlichkeit des Weltseins erscheinen muss, gibt es kein direktes Wissen von Gott und der Existenz. Es gibt hier nur den Glauben. Die Glaubensgrundsätze, Gott ist, es gibt die unbedingte Forderung. Der Mensch ist endlich und unvollendbar. Der Mensch kann in Führung durch Gott leben. Lassen uns ihre Wahrheit nur fühlbar werden, insofern in ihnen mitschwingt, ihre Erfüllung in der Welt als Sprache Gottes. In der Welt, die nach unseren heutigen Darlegungen zwischen Gott und Existenz schwebend und verschwindend ist. Sollte Gott, die Welt gleichsam umgehend, direkt sich der Existenz nahen, so ist, was geschieht, inkommunikabel in der Welt. Alle Wahrheit der allgemeinen Grundsätze spricht in einer Gestalt der Überlieferung und der im Leben erworbenen Besonderung. Das Einzelbewusstsein ist in diesen Gestalten zu dieser Wahrheit erwacht. Die Eltern haben es gesagt. Es spricht darum eine unendliche geschichtliche Tiefe der Herkunft in Formeln wie etwa um seines heiligen Namens willen und Sterblichkeit, Liebe und so weiter. Je allgemeiner die Glaubensgrundsätze, desto weniger geschichtlich sind sie. Sie erheben den hohen Anspruch rein in der Abstraktion. Aber mit solchen Abstraktionen allein kann kein Mensch leben. Sie bleiben im Versagen konkreter Erfüllung nur als ein Minimum, an dem Erinnerung und Hoffnung einen Leitfaden haben. Diese Grundsätze haben zugleich eine säubernde Kraft. Sie machen frei von Fesseln der bloßen Leibhaftigkeit und von abergläubischen Engen für das eigentliche Aneignen der großen Überlieferung zugunsten gegenwärtiger Verwirklichung. Gott ist das Sein, an das restlos sich hinzugeben, die eigentliche Weise der Existenz ist. An was ich mich hingebe in der Welt, bis zum Einsatz meines Lebens, das steht in Bezug auf Gott, unter der Bedingung von Gottes geglaubtem Willen, unter ständiger Prüfung in der Welt. Denn in blinder Hingabe dient der Mensch gedankenlos der Macht, die nur faktisch, nicht durchhält, über ihm ist, dient schuldhaft infolge seines Mangels an Sehen, Fragen, Denken, vielleicht dem Teufel. In der Hingabe an Realität in der Welt, das unerlässliche Medium der Hingabe an Gott, wächst das Selbstsein, das sich zugleich in dem behauptet, an das es sich hingibt. Wenn aber alles Dasein eingeschmolzen wurde, in die Realitäten, in Familie, Volk, Beruf, Staat, in die Welt, und wenn dann die Realität dieser Welt versagt, dann wird die Verzweiflung des Nichts nur dadurch besiegt, dass auch gegen alles bestimmte Weltsein die entscheidende Selbstbehauptung vollzogen werde, die allein vor Gott steht und aus Gott erst. Erst in der Hingabe an Gott, nicht an die Welt, wird dieses Selbstsein selber hingegeben und als Freiheit empfangen es in der Welt zu behaupten. Zum verschwindenden, zwischen Gott und Existenz sich vollziehenden Weltsein gehört ein Mythos, der in biblischen Kategorien die ganze Welt als Erscheinung einer transzendenten Geschichte denkt. Von der Weltschöpfung über den Abfall und dann durch die Schritte des Heilsgeschehens bis zum Weltende und zur Wiederherstellung aller Dinge. Für diesen Mythos ist die Welt nicht aus sich, sondern ein vorübergehendes Dasein im Gang eines überweltlichen Geschehens. Während die Welt etwas Verschwindendes ist, ist die Wirklichkeit in diesem Verschwindenden Gott und Existenz. Was ewig ist, erscheint in der Weltzeit. So weiß um sich auch der Mensch als Einzelner. Diese Erscheinung hat den paradoxen Charakter, dass in ihr für sie noch entschieden wird, was an sich ewig ist. Achter Vortrag: Glaube und Aufklärung. Wir haben in unseren Vorträgen philosophische Glaubenssätze ausgesprochen fünffach. Gott ist. Es gibt die unbedingte Forderung. Der Mensch ist endlich und unvollendbar. Der Mensch kann in Führung durch Gott leben. Die Realität der Welt hat ein verschwindendes Dasein zwischen Gott und Existenz. Diese fünf Sätze stärken sich gegenseitig und treiben sich wechselweise hervor. Aber jeder hat seinen eigenen Ursprung in einer Grunderfahrung der Existenz. Keiner dieser fünf Grundsätze ist beweisbar, wie ein endliches Wissen von Gegenständen in der Welt. Ihre Wahrheit ist nur aufweisbar durch Aufmerksammachen oder erhellbar durch eine Gedankenführung. Oder zu erinnern durch Appell. Sie sind nicht als ein Bekenntnis gültig, sondern bleiben trotz der Kraft ihres Geglaubtseins in der Schwebe des Nichtgewusstseins. Ich folge ihnen nicht, indem ich im Bekennen einer Autorität gehorche, sondern indem ich ihrer Wahrheit mit meinem Wesen selbst mich nicht entziehen kann. Es besteht eine Scheu vor dem glatten Aussprechen der Sätze. Sie werden zu schnell wie ein Wissen behandelt und haben darin ihren Sinn verloren. Sie werden als Bekenntnis zu leicht an die Stelle der Wirklichkeit gesetzt. Sie wollen zwar mitgeteilt sein, damit Menschen sich in ihnen verstehen, damit sie in Kommunikation vergewissert werden, damit sie erwecken, wo ein entgegenkommendes Sein es will. Aber sie verführen durch Eindeutigkeit der Aussage zu einem Scheinwissen. Zum Aussagen gehört Diskussion. Denn wo wir denken, da ist sogleich die doppelte Möglichkeit. Wir können das Wahre treffen oder verfehlen. Daher ist mit allen positiven Aussagen die Abwehr des Irrtums verbunden. Geschieht neben dem ordnungsgemäßen Aufbau des Gedachten die Verkehrung. Die entwickelnde Darstellung des Positiven muss daher durchdrungen sein von negativen Urteilen, von Abgrenzung und Abwehr. Solange aber philosophiert wird, ist dieser Kampf der Diskussion nicht Kampf um Macht, sondern Kampf als Weg des Hellwerdens, im Infrage gestellt sein. Kampf um Klarheit des Wahren. indem alle Waffen des Intellekts dem Gegner ebenso zur Verfügung gestellt werden wie dem Ausdruck des eigenen Glaubens. Zur direkten Aussage in jenen Grundsätzen komme ich im Philosophieren, wo geradezu gefragt wird: Gibt es Gott? Gibt es die unbedingte Forderung? Ist der Mensch unvollendbar? Gibt es Führung durch Gott? Ist das Weltsein schwebend und verschwindend? Und zur Antwort werde ich gezwungen, wenn die Aussagen der Glaubenslosigkeit entgegenstehen, welche gegen diese fünf Grundsätze etwa so lauten. Erstens: Es ist kein Gott, denn es gibt nur die Welt und die Regeln ihres Geschehens. Die Welt ist Gott. Zweitens: Es gibt kein Unbedingtes, denn die Forderungen, denen ich folge, sind entstanden und wandeln sich. Sie sind bedingt, immer, durch Gewohnheit, durch Übung, durch Überlieferung, durch Gehorsam. Alles steht unter Bedingungen im Endlosen. Drittens: Es gibt den vollendeten Menschen, denn der Mensch kann ein so wohlgeratenes Wesen sein wie das Tier. Man wird ihn züchten können. Es gibt keine grundsätzliche Unvollendung, kein Brüchigsein des Menschen im Grunde. Der Mensch ist kein Zwischensein, sondern fertig und ganz. Wohl ist er wie alles in der Welt vergänglich, aber er ist eigen gegründet, selbstständig, sich selbst genug in seiner Welt. Viertens: Es gibt keine Führung durch Gott. Diese Führung ist eine Illusion und eine Selbsttäuschung. Der Mensch hat die Kraft, sich selbst zu folgen und kann sich auf die eigene Kraft verlassen. Fünftens: Die Welt ist alles. Ihre Realität ist die einzige und eigentliche Wirklichkeit. Da es keine Transzendenz gibt, ist zwar in der Welt alles vergänglich, die Welt selbst aber absolut, ewig nicht verschwindend, kein schwebendes Übergangsein. Solchen Aussagen der Glaubenslosigkeit gegenüber ist die philosophische Aufgabe zwiefach: ihre Herkunft zu begreifen und den Sinn der Glaubenswahrheit zu klären. Versuchen wir es. Die Glaubenslosigkeit gilt als Folge der Aufklärung. Was aber ist Aufklärung? Die Forderungen der Aufklärung richten sich gegen die Blindheit des Fraglosen für Wahrhaltens, gegen Handlungen, die nicht bewirken können, was sie meinen, wie magische Handlungen, gegen das Verbot des einschränkungslosen Fragens und Forschens, gegen überkommene Vorurteile. Aufklärung fordert unbegrenztes Bemühen um Einsicht und ein kritisches Bewusstsein von der Art und Grenze jeder Einsicht. Es ist der Anspruch des Menschen, es soll ihm einleuchtend werden, was er meint, will und tut. Er will selbst denken. Er will mit dem Verstande fassen und möglichst bewiesen haben, was wahr ist. Er verlangt Anknüpfung an grundsätzlich jedermann zugängliche Erfahrungen. Er sucht Wege zum Ursprung der Einsicht, statt sie als fertiges Ergebnis zur Annahme vorgelegt zu erhalten. Er will einsehen, in welchem Sinne ein Beweis gilt und an welchen Grenzen der Verstand scheitert. Begründung möchte er auch noch für das, was er am Ende als unbegründbare Voraussetzung zum Grund seines Lebens machen muss, für die Autorität, der er folgt, für die Ehrfurcht, die er fühlt, für den Respekt, den er den Gedanken und Tun großer Menschen erweist, für das Vertrauen, dass er einem, sei es zur Zeit und in der Situation, sei es überhaupt unbegriffen und begreifbaren, schenkt. Noch im Gehorsam will er wissen, warum er gehorcht. Alles, was er für wahr hält und als recht tut, stellt er ohne Ausnahme unter die Bedingung, selbst innerlich dabei sein zu können. Und er ist nur dabei, wenn seine Zustimmung in seiner Selbstüberzeugung die Bestätigung findet. Kurz, Aufklärung ist mit Kants Worten der Ausgang des Menschen von seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Sie ist zu ergreifen als der Weg, auf dem der Mensch zu sich selbst kommt. Aber die Ansprüche der Aufklärung werden so leicht missverstanden, sodass der Sinn der Aufklärung selbst zweideutig ist. Sie kann wahre und sie kann falsche Aufklärung sein. Und daher ist der Kampf gegen die Aufklärung seinerseits zweideutig. Er kann mit Recht gegen die falsche oder mit Unrecht gegen die wahre Aufklärung sich richten. Oft vermengen sich beide in eins. Im Kampf gegen die Aufklärung sagte man etwa: Sie zerstöre die Überlieferung, auf der alles Leben ruhe. Sie löse den Glauben auf und führe zum Nihilismus. Sie gebe jedem Menschen die Freiheit seiner Willkür, werde daher Ausgang der Unordnung und Anarchie. Sie mache den Menschen unselig, weil bodenlos. Diese Vorwürfe treffen eine falsche Aufklärung, die selber den Sinn der echten Aufklärung nicht mehr versteht. Falsche Aufklärung meint, alles Wissen und Wollen und Tun auf den bloßen Verstand gründen zu können, statt den Verstand nur als den nie zu umgehenden Weg der Erhellung dessen, was ihm gegeben werden muss, zu nutzen. Die falsche Aufklärung verabsolutiert die immer partikularen Verstandeserkenntnisse, statt sie nur in dem ihnen zukommenden Bereich sinngemäß anzuwenden. Sie verführt den Einzelnen zum Anspruch, für sich allein wissen zu können und aufgrund seines Wissens allein handeln zu können, als ob der Einzelne alles wäre, statt sich auf den lebendigen Zusammenhang des in Gemeinschaft in Frage stellenden und fördernden Wissens zu gründen. Ihr mangelt schließlich der Sinn für menschliche Ausnahme und Autorität, in denen beiden alles menschliche Leben sich orientieren muss. Kurz, die falsche Aufklärung will den Menschen auf sich selbst stellen derart, dass er alles Wahre und ihm Wesentliche durch Verstandeseinsicht erreichen kann. Sie will nur wissen und nicht glauben. Wahre Aufklärung dagegen zeigt zwar dem Denken und dem Fragen können nirgends absichtlich von außen und durch Zwang eine Grenze, wird sich aber der faktischen Grenze bewusst. Denn sie klärt nicht nur das bis dahin Unbefragte, die Vorurteile und vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, sondern sie klärt auch sich selber auf. Sie verwechselt nicht die Wege des Verstandes mit den Gehalten des Menschseins. Diese zeigen sich der Aufklärung zwar erhellbar durch einen vernünftig geführten Verstand, sind aber nicht auf den Verstand zu gründen. Wir gehen auf einige besondere Angriffe gegen die Aufklärung ein. Es wird ihr der Vorwurf gemacht, sie sei die Eigenmächtigkeit des Menschen, der sich selbst verdanken wolle, was ihm nur durch Gnade zuteil werde. Dieser Vorwurf verkennt, dass Gott nicht durch Befehle und Offenbarungen anderer Menschen, sondern im Selbstsein des Menschen durch dessen Freiheit spricht, nicht von außen, sondern von innen. Wird die von Gott geschaffene, auf Gott bezogene Freiheit des Menschen beeinträchtigt, so gerade das, wodurch indirekt Gott sich kundgibt. Es erwächst mit der Bekämpfung der Freiheit, mit diesem Kampf gegen die Aufklärung, in der Tat ein Aufstand gegen Gott selbst, zugunsten vermeintlich göttlicher, von Menschen erdachter Glaubensinhalte, Gebote und Verbote, von Menschen eingerichteter Ordnungen und Handlungsweisen, in denen, wie bei allen menschlichen Dingen, Torheit und Weisheit ungeschieden durcheinander gehen. Wenn diese dem Befragen entzogen werden, so fordern sie damit die Preisgabe der menschlichen Aufgabe. Denn die Verwerfung der Aufklärung ist wie ein Verrat am Menschen. Ein Hauptmoment der Aufklärung ist die Wissenschaft. Und zwar die voraussetzungslose. Das heißt, durch keine vorher festgesetzte Ziele und Wahrheiten in ihrem Fragen und Forschen eingeschränkte Wissenschaft. Außer den sittlichen Einschränkungen, die etwa gegen Experimente am Menschen aus den Forderungen der Humanität entspringen. Man hat nun den Ruf gehört, die Wissenschaft zerstört den Glauben. Griechische Wissenschaft war noch einzubauen in den Glauben und brauchbar zu seiner Erhellung. Aber die moderne Wissenschaft ist schlechthin ruinös. Sie ist ein bloß historisches Phänomen einer verhängnisvollen Weltkrise. Ihr Ende ist zu erwarten und nach Kräften zu beschleunigen. Man bezweifelt die in dieser Wissenschaft für immer aufleuchtende Wahrheit. Man leugnet die Würde des Menschen, die heute ohne wissenschaftliche Haltung nicht mehr möglich ist. Man wendet sich gegen Aufklärung und sieht diese nur in Verstandesplattheit, nicht in der Weite der Vernunft. Man wendet sich gegen den Liberalismus, sieht nur dessen Erstarrung im Gehenlassen und im äußerlichen Fortschrittsglauben, nicht die tiefe Kraft der Liberalität. Man wendet sich gegen Toleranz als herzlose Gleichgültigkeit der Glaubenslosen und sieht nicht die universale menschliche Kommunikationsbereitschaft. Kurz, man verwirft unseren Grund von Menschenwürde, erkennen können, Freiheit und rät zum geistigen Selbstmord der philosophischen Existenz. Dagegen ist uns gewiss, es gibt keine Wahrhaftigkeit, keine Vernunft und keine Menschenwürde mehr ohne echte Wissenschaftlichkeit, wenn diese durch Überlieferung und Situation für den Menschen möglich ist. Wird Wissenschaft verloren, so erwachsen die Dämmerungen, das Zwielicht, die unklar erbaulichen Gefühle und die fanatischen Entschlüsse in selbstgewollter Blindheit. Schranken werden aufgerichtet, der Mensch in neue Gefängnisse geführt. Warum nun noch einmal die Kämpfe gegen die Aufklärung? Sie entspringen nicht selten einem Drang ins Absurde, in den Gehorsam gegen Menschen, die als Sprachrohr Gottes geglaubt werden. Sie entspringen der Leidenschaft zur Nacht, die dem Gesetz des Tages nicht mehr folgt, sondern erfahrener Bodenlosigkeit eine vermeintlich rettende Scheinordnung grundlos erbaut. Es gibt einen Drang der Glaubenslosigkeit, der Glauben will und sich ihn einredet. Und der Machtwille meint, die Menschen gefügiger zu machen, je mehr sie in blindem Gehorsam einer Autorität folgen, die dann ein Mittel dieser Macht wird. Wenn dabei eine Berufung auf Christus und das Neue Testament erfolgt, so mit Recht nur in Bezug auf manche kirchliche und theologische Erscheinungen der Jahrtausende, zu Unrecht, wenn der Ursprung und die Wahrheit der biblischen Religion selber gemeint werden. Diese sind vielmehr lebendig in der echten Aufklärung, werden von der Philosophie erhellt, die vielleicht ihrerseits teilnimmt an der Ermöglichung der Bewahrung dieser Gehalte für das Menschsein in der neuen technischen Welt. Dass aber die Angriffe gegen die Aufklärung immer wieder sinnvoll erscheinen, das beruht auf den Verklärungen der Aufklärung selbst, gegen die der Angriff in der Tat berechtigt ist. Diese Verkehrungen der Aufklärung sind möglich, vor allem wegen der Schwere der Aufgabe. Mit der Aufklärung zwar geht der Enthusiasmus des frei werdenden Menschen einher, der sich durch seine Freiheit offener für die Gottheit fühlt. Ein Enthusiasmus, den jeder neu erwachende Mensch wiederholt. Aber dann kann bald die Aufklärung zu einem kaum tragbaren Anspruch werden. Denn Gott wird aus der Freiheit keineswegs eindeutig gehört, sondern nur im Gang Leben währenden Bemühens, durch Augenblicke, in denen dem Menschen geschenkt wird, was er sich nie erdenken könnte. Der Mensch vermag die Last des kritischen Nichtwissens in bloßer Bereitschaft für das Hören im gegebenen Augenblick nicht immer zu tragen. Er möchte das Letzte bestimmt wissen. Nachdem er den Glauben verworfen hat, überlässt er sich dann dem Denken des Verstandes als solchen, von dem er fälschlich Gewissheit erwartet in dem, worauf es im Leben entscheidend ankommt. Da jedoch das Denken dies niemals leisten kann, kann die Erfüllung des Anspruchs nur durch Täuschungen gelingen. Das endlich Bestimmte, einmal dieses, einmal jenes in endloser Vielfachheit wird verabsolutiert zum Ganzen. Die jeweilige Denkform wird für das Erkennen schlechthin gehalten. Es geht verloren die Kontinuität der ständigen Selbstprüfung, der man sich durch eine endgültige Scheingewissheit überhebt. Das beliebige Meinen nach Zufall und Situation macht den Anspruch auf Wahrheit, es sei doch gedacht, wird aber in einer Scheinhelle vielmehr zu einer neuen Blindheit. Dass solche Aufklärung behauptet, alles aus eigener Einsicht wissen und denken zu können, liegt in ihr in der Tat die Willkür. Sie verwirklicht diesen unmöglichen Anspruch durch halbes und ungezügeltes Denken. Gegen alle diese Verkehrungen einer falschen Aufklärung hilft nun aber nicht die Abschaffung des Denkens, sondern nur die Verwirklichung des Denkens mit seinen gesamten Möglichkeiten, mit seinem kritischen Grenzbewusstsein und mit seinen gültigen Erfüllungen, die standhalten im Zusammenhang des Erkennens. Nur eine mit der Selbsterziehung des ganzen Menschen sich vollziehende Ausbildung des Denkens verhindert es, dass ein beliebiges Denken zum Gift, die Helle der Aufklärung, zu einer tötenden Atmosphäre wird. Gerade der reinsten Aufklärung wird die Unumgänglichkeit des Glaubens klar. Die 5 Grundsätze philosophischen Glaubens sind nicht wie wissenschaftliche Thesen zu beweisen. Es ist nicht möglich, den Glauben rational zu erzwingen, gar nicht durch Wissenschaften, auch nicht durch Philosophie. Es ist gerade ein Irrtum falscher Aufklärung, dass der Verstand aus sich selber allein Wahrheit und Sein erkennen könne. Der Verstand ist angewiesen auf anderes. Als wissenschaftliche Erkenntnis ist er angewiesen auf Anschauung in der Erfahrung. Als Philosophie ist er angewiesen auf Glaubensgehalte. Der Verstand kann wohl im Denken vor Augen bringen, reinigen, entfalten, aber es muss ihm gegeben sein, was seinem Meinen gegenständliche Bedeutung, seinem Denken Erfüllung, seinem Tun Sinn, seinem Philosophieren Seinsgehalt gibt. Woher diese Voraussetzungen kommen, auf die das Denken angewiesen bleibt, ist am Ende unerkennbar. Sie wurzeln im Umgreifenden, aus dem wir leben. Bleibt die Kraft des Umgreifenden in uns aus, dann neigen wir zu jenen 5 Leuchtungen seitens unseres Unglaubens, die wir am Anfang aufstellten. Äußerlich greifbar kommen die Voraussetzungen der anschaulichen Erfahrungen aus der Welt, die Voraussetzungen des Glaubens aus geschichtlicher Überlieferung. In dieser äußeren Gestalt sind die Voraussetzungen aber nur Leitfäden, an denen erst zu den eigentlichen Voraussetzungen zu finden ist. Denn diese äußeren Voraussetzungen unterliegen noch ständiger Prüfung. Und zwar nicht durch den Verstand als Richter, der von sich aus wüsste, was wahr sei, sondern durch den Verstand als Mittel. Der Verstand prüft Erfahrung an anderer Erfahrung. Er prüft auch überlieferten Glauben an überliefertem Glauben. und darin alle Überlieferung an dem ursprünglichen Wachwerden der Gehalte aus dem Ursprung des eigenen Selbstseins. In den Wissenschaften werden für die Erfahrung die unentrinnbaren Anschauungen hergestellt, denen sich niemand entziehen kann, der die angegebenen Wege beschreitet. In der Philosophie wird durch verstehende Vergegenwärtigung der Überlieferung das Innewerden des Glaubens ermöglicht. Der Irrtum in der Aussage der philosophischen Glaubenssätze beginnt, wo sie als Mitteilung eines Inhalts genommen werden. Denn im Sinne eines jeden dieser Sätze liegt nicht ein absoluter Gegenstand, sondern das Signum einer konkret werdenden Unendlichkeit. Wo diese Unendlichkeit im Glauben gegenwärtig ist, da ist das Endlose des Weltseins eine vieldeutige Erscheinung dieses Grundes geworden. Spricht der Philosophierende jene Glaubenssätze aus, so ist es wie das Analogon eines Bekenntnisses. Der Philosoph soll sein Nichtwissen nicht ausnutzen, um sich jeder Antwort zu entziehen. Philosophisch wird er zwar behutsam bleiben und wiederholen, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich glaube. Aber solcher Glaube, in solchen Grundsätzen ausgesprochen, scheint mir sinnvoll, und ich möchte wagen, so zu glauben und die Kraft haben, daraufhin zu leben. Im Philosophieren wird daher immer eine Spannung sein zwischen der scheinbaren Unentschiedenheit des schwebenden Aussagens und der Wirklichkeit entschiedenen Sichverhaltens.